Erster Gott sagte, geh und kauf einen Krug vom Töpfer. Nimm einige wichtige Leute und Priester mit dir. Zweiter, geh dann ins Tal Ben Hinnom. Es liegt vor dem Scherbentor. Dort sprich die Worte, die ich dir gebe. Dritter, sag, hört Gottes Wort, ihr Könige von Juda und Leute von Jerusalem. Gott, der Herr, sagt, ich bringe großes Unglück über diesen Ort. Wer davon hört, wird sehr erschrecken. Vierter, denn sie haben mich verlassen. Sie haben diesen Ort nicht geehrt. Sie haben hier anderen Göttern geopfert, die sie nicht kannten. Das taten sie und ihre Väter und die Könige von Juda. Sie haben diesen Ort mit dem Blut unschuldiger Menschen gefüllt. Fünfter, sie bauten Altäre für Baal. Dort verbrannten sie ihre Söhne als Opfer für Baal. Das habe ich nicht befohlen. Ich habe es nicht angeordnet. Es kam mir nie in den Sinn. Sechster, darum kommt die Zeit, sagt Gott, da nennt man diesen Ort nicht mehr Tophet oder Tal Ben Hinnom. Man nennt ihn dann Schlachttal. Siebter, dort werde ich die Pläne von Juda und Jerusalem zunichte machen. Ich werde sie vor ihren Feinden mit dem Schwert töten. Ihre Leichen gebe ich den Vögeln und Tieren zu fressen. Achter, ich mache diese Stadt zu einem Ort des Schreckens. Jeder, der vorbeigeht, wird sich entsetzen und pfeifen über all das Unglück, das sie getroffen hat. Neunter, ich gebe ihnen das Fleisch ihrer Söhne und Töchter zu essen. Sie werden das Fleisch des anderen essen. Das geschieht in der Not und Bedrängnis, die ihre Feinde bringen werden. Zehnter, und du sollst den Krug vor den Augen der Männer zerbrechen, die mit dir gegangen sind. Elfter, sagt zu ihnen, Gott, der Herr, sagt, so werde ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen. Man zerbricht Töpfergeschirr, das man nie mehr ganz machen kann. Im Tophet wird man begraben, weil sonst kein Platz mehr zum Begraben ist. Zwölfter, so werde ich mit diesem Ort und seinen Bewohnern verfahren, sagt Gott. Ich mache diese Stadt zu einem Tophet. Dreizehnter, die Häuser Jerusalems und die Häuser der Könige von Juda werden unrein. Sie werden wie der Ort Tophet sein. Das sind alle Häuser, auf deren Dächern sie dem ganzen Himmelsheer geopfert und anderen Göttern Trankopfer dargebracht haben. 14. Jeremia kam vom Tophet zurück. Gott hatte ihn dorthin gesandt, um zu sprechen. Er ging in den Vorhof des Tempels Gottes. 15. Er sprach zum ganzen Volk, Gott, der Herr, der Gott Israels, sagt, ich bringe über diese Stadt und alle ihre Städte all das Unglück. Ich habe es ihnen angedroht. Denn sie waren stur und haben nicht auf meine Worte gehört.